Frühlingszeit. Kein Vogel singt im Lindenhain. Die Welt verliert ihr Blütenkleid und bald wird Winter sein. Verlassen ist der holde Strauß, an dem ich einst geküsst. Es blieb ein Duft, der wie ein Hauch aus fernen Tagen ist. Auf der Heide blühen die letzten Rosen, braune Blätter fallen mit vom Baum, und der Herbstwind küsst die Herbstzeitlosen, mit dem Sommer flieht manch Jugendtraum. Möcht einmal noch ein Mädel posen, möcht vom Frühling träumen und vom Glück. Auf der Heide blühen die letzten Rosen, ach, die Jugendzeit kehrt nie zurück. Holde Jugend, holde Jugend, kämst du einmal doch zu mir zurück. Einmal noch ein Mädel kosen, mit vom Frühling träumen und vom Glück. Auf der Heide blühen die letzten Rosen, ach, die Jugendzeit kehrt nie zurück. Kämst du einmal doch